System mit Dieter Bohlen und seinem neuesten Song Layla. Layla ist der neue Song von Blue System und Dieter Bohlen.